Kundgabe 3625. Empfangen durch Bertha Dudde am 11. und 12. 12.12.1945. Das Ende bestimmen die Menschen selbst. Tiefstand. In meinem Ratschluss von Ewigkeit ist das Ende vorgesehen. Und also wird es unwiderruflich kommen, so es der geistige Tiefstand der Menschen gebietet. Dem Ende geht also eine Zeit voraus, wo sich die Menschen so weit von mir entfernen aus freiem Willen, dass ich nicht mehr mit meiner Liebekraft auf sie einwirken kann, weil sie selbst dies verhindern. Wo aber meine Liebekraft aussetzt, das heißt, das Geistige nicht mehr berühren kann, dort hört auch das Leben, das Tätigsein auf. Es sinkt das Geistige in einen Zustand der Erstarrung. Denn dies ist die Folge des Kraftmangels, der es sich selbst verschließt. Der Mensch als solcher besitzt noch die Lebenskraft. Doch da er diese in der letzten Zeit nützet in völlig verkehrter Richtung, dass er, anstatt mir zuzustreben, im freien Willen gänzlich abstrebt von mir, so muss ich ihm auch diese Lebenskraft noch nehmen, was also das leibliche Ende unzähliger auf Erden als Mensch, verkörperter Geistwesen bedeutet, die nun, beraubt ihrer letzten Entwicklungsform, wieder völlig erstarren, also in Kraftlosigkeit und Finsternis versinken, bis meine Liebe ihm wieder eine Form gibt, in der sein Entwicklungsgang von Neuem beginnen kann. Es kann das Wesenhafte nicht leben, also tätig sein, ohne Kraftzufuhr. Doch wider seinen Willen geht ihm diese Kraft nicht zu, solange es sich im Stadium des freien Willens befindet. Zu Beginn seiner Verkörperung als Mensch ist dieser wohl willensschwach, oder sein Wille ist noch unentschieden, und die ihm als Gnadengabe gewährte Lebenskraft kann er nützen nach jeder Richtung. So wie die Menschen aber auf dem Tiefstand angelangt sind, dass sie diese Lebenskraft nicht nützen, um geistige Kraftzufuhr zu erlangen, wenn sie sich bewusst wehren gegen die Zufuhr der Kraft aus mir, dann entziehe ich ihnen auch die Lebenskraft. Sie müssen den Gang der Entwicklung noch einmal zurücklegen, der wieder mit dem völlig kraftlosen Zustand beginnt in der festesten Form, in der harten Materie, deren Überwindung wieder endlos lange Zeit erfordert. Diese lange Gefangenschaft möchte ich dem Wesenhaften ersparen. Und meine Liebe wendet daher zuvor alle erdenklichen Mittel an. Doch die Menschen sind unbelehrbar. Wenn ihnen durch meine Diener ihre geistige Not erklärt wird, wenn ihnen die schweren Folgen ihres Unglaubens vorgehalten werden, wenn sie aufmerksam gemacht werden auf das Ende, das kurz bevorsteht, verschließen sie ihre Ohren. Sie glauben nicht an meinen Heilsplan von Ewigkeit. Sie glauben nicht an mich und meine nie endende Liebe und ziehen so selbst das Ende in kurzer Zeit herbei. Sie verharren nicht nur im geistigen Tiefstand, sondern sinken immer tiefer hinab. Der eigene Wille beschleunigt die Auflösung dessen, was Geistiges in sich birgt, wie auch der eigene Wille den Menschen wieder in das zurückkehren lässt, was seine Seele schon längst überwunden hatte. Nicht ich, sondern der Wille der Menschen selbst bestimmt das Ende. Doch ich sah diesen Willen von Ewigkeit voraus, und ich binde ihn also von Neuem, weil die Freiheit des Willens missbraucht wird. Wer mein Wort hat, der weiß um meine Liebe. Er weiß um meinen Heilsplan zur Erlösung des Geistigen. Und er sieht auch das Ende voraus, denn er erkennt die geistige Not. Doch wer diese Not nicht erkennet, der ist nicht von meiner Liebe durchdrungen. Er steht noch im Geistesdunkel und kann schwerlich aus diesem in das Licht des Tages treten. Denn dazu benötigt er mein Wort, das Licht, das ihm hell leuchtet und sein Wissen bereichert. Und er wird die irdische Not der Zeit verstehen, die die große geistige Not als Ursache hat. Wer mein Wort hat, der wird auch tiefgläubig das Ende erwarten. Denn alles wird kommen, wie ich es verkündet habe, in Wort und Schrift. Darum achtet meines Wortes, ihr alle, denen es vermittelt wird durch meine Boten. Achtet des Wortes, das von oben zur Erde geleitet wird, das euch vollste Wahrheit verbirgt, das von mir ausgeht, dem Geber der Wahrheit, und das ich in aller Liebe euch vermittle, auf dass ihr durch das Wort den Weg zu mir findet, auf dass ihr nicht verloren gehet für mein Reich, auf dass ihr nicht den langen Gang der Entwicklung noch einmal zurücklegen müsset, der unsägliche Qualen für eure Seelen bedeutet. Achtet des Wortes, auf dass ihr zu den Meinen gehöret, die am Ende verschont bleiben, um in das Reich des Friedens einzugehen, wie ich es verheißen habe. Amen.